Vater, du mein liebes Heimatland, lieb Heimatland, Ade. Es geht jetzt vor zum Fremdenland, lieb Heimatland, Ade. So singet denn nicht groß, wenn Mut in man singet, wenn man wandert, lieb Heimatland, Ade. So singet denn nicht groß, wenn Mut in man singet, wenn man wandert, lieb Heimatland, Ade. Du lachst mit deiner Stimme, glaub ich, Heimatland, Ade. Wie du grüßest mich mit Weltenkampf, liebes Heimatland, Ade. Doch heute wird es dich, mein Sieg noch jetzt so vernichtig, lieb Heimatland, Ade. Von bald zu dir steht's dich, begleitest es mich, du lieber Fluss, lieb Heimatland, Ade. Ich trau dich, dass ich wandern muss, lieb Heimatland, Ade. Und nur den Stein am Wagen, dann begrüß ich dich zum letzten Mal, mein Heimatland, Ade. Und nur den Stein am Wagen, da begrüß ich dich zum letzten Mal, mein Heimatland, Ade. Aus meinem Kameraden einen Besen kriegst du nie. Mit einem Schluck so breit, der dich an macht, der zeigt dich im gleichen Schritt von dir. Im gleichen Schritt von dir. Gloria, Gloria, Gloria, Vittoria, ja, mit Herz und Hand, mit den Zellen in der Hand, durch das Vaterland. Die Vögelein im Walde, die sagen so wunderschön, in der Heimat, in der Heimat, da singt ein Wiedersehen, ja, Wiedersehen. In der Heimat, da gibt's mein Wiedersehen. Eine Kugel kam geflogen, gibt sie mir oder gibt sie dir? In Hartes Becke ist ein Erlieb, wo man den Füßen aus Bernstein. Ein Stück von dir. Gloria, Gloria, Gloria, Vittoria, ja, mit Herz und Tag, mit den Zellen in der Hand, durch das Vaterland. Die Vögelein im Walde, die sagen so wunderschön, in der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen, ja, Wiedersehen, in der Heimat.